Es ist aus mit Romantik und ich schreib diesen kranken Shit. Kein normaler Mensch versteht dich, weil du anders bist. Ich bin angepisst, weil du so bist, wie du bist. Ich will dich nie wiedersehen, denn es lohnt sich nicht. Hab dich als Erster gefickt, nie wieder Kerzen im Schlitz. Ja, dieser Track ist ein Diss für die nervigste Bitch. Ja, damit meine ich dich. Shit, nimm's mir bitte nicht übel, denn jedes Mal, wenn ich von dir zurückkomm, krieg ich mir einen dickeren Dübel. Ich habe richtige Brüder, auch wenn du sagst, dass es nicht so ist. Du bist ne Bitch vom Strich. Mach meine Freundin nicht an, du bist ausgenutzt und hast Freude daran. Mir ist egal, was du machst, lass mich in Ruhe. Und du hoffst darauf, dass ich dir irgendwann mal was tue. Nein, du dummes Ding, hast keinen Respekt verdient. Also verzieh dich in den Wald, nur du rest in peace. Ich sag nicht dein Namen, du willst mich verklagen. Du benimmst dich Wahnsinn, ich mach klick, klick, klack, bis du verrückt. Ich sag nicht dein Namen, du willst mich verklagen. Du benimmst dich Wahnsinn, ich mach klick, klick, klack, bis du verrückt. Mir ist egal, was du machst, du kannst gern mit deinem Vater kommen. Aber wenn ich rappe, rennt er weg wie bei einem Marathon. Es gibt nur einen Gott, scheiß auf Zeus und so. Wenn du noch einmal etwas sagst, ist er heute tot. Du bereust es so und du weinst zu Hause. Guck mal bitte in den Spiegel, du siehst scheiße aus. Damals war es noch anders, du warst ein Kind ohne Style. Du wolltest kein Sex, also steck dich meinen Finger hinein. Ah, doch es war nicht so leicht, die ganzen Haare herum machten mich nicht geil. Bah, ah, ich hätte fast gekotzt, hab meine Hose angezogen und es dann gestoppt. Fuck, ich hab lang nichts gesagt, ich bin ein Psychopath, denn ich bin der, der jetzt an deiner Psyche lag. Ach, du fühlst dich hart, du bist im Bett zu mies, du existierst nicht mehr für mich, also rest in peace. Dein Namen, du willst mich verklagen, du benimmst dich Wahnsinn, ich mach klick, klick, klack, bist du verrückt. Ich sag nicht dein Namen, du willst mich verklagen, du benimmst dich Wahnsinn, ich mach klick, klick, klack, bist du verrückt. Ich sag nicht dein Namen, du willst mich verklagen. Was laberst du von wegen, du willst mich anzeigen und so? Ey Mann, du bist doch krank. Doch du weißt, du hast genug Gründe dafür. Und ich will Sozialstunden kriegen für diese Scheiße. Ey, weißt du was? Fick dich. Glaub mir, ich hab keine Angst vor deinem Rechtsanwalt, vor deinen Eltern, vor deiner Schwester, vor deinem Hund. Nee, nicht mal vor deinen Stinkesocken hab ich Angst. Fick dich, Mann. Da.